1 Live. Plan B. Mit Klaus Vier. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Schlägereien Fruitland Ocean Color Scene. Fruitland Ocean Color Scene. Willkommen zu dieser kleinen Show in tiefer Nacht. Womöglich ein wenig konfus heute, das kann ich vorwegnehmen. Dabei geht es, der Titel sagt es, eben auch um Schlägereien. Von denen ja viele denken, die hätten zugenommen. Na, ob das so stimmt? Ich entsinne mich an all die Hinweisschilder damals vor den örtlichen Diskotheken während meiner Teenagerzeit. Out of bounds for British soldiers stand da. Kein Zutritt für britische Soldaten. Zur Erinnerung, 70er Jahre. In Deutschland waren noch zahlreiche britische, amerikanische und übrigens auch belgische Soldaten stationiert. Junge Kerle, Familien und auch deren Kinder. Ich selber arbeitete eine Zeit lang in einer britischen Schule. Ein riesiges Gelände mit zahlreichen Baracken, Sportplätzen, Zufahrtsstraßen, fast schon so eine Art in sich geschlossene Kleinstadt. Unten im Keller eines Gebäudes musste ich die Mahlzeiten für die Schüler vorbereiten. Mein Chef war ein dicker Engländer, Mr. Dunn. Mein Job, ich zählte Bananen ab. Jeden Tag 700 Stück für jeden Schüler eine. Wenn ich das erledigt hatte, musste ich hoch und mich dem Gärtnertrupp anschließen. Beterhaken, Wege fegen und hinten auf der Ladefläche eines LKW hockend nach Dortmund fahren. Ein britisches Lager war da. Und da dann Lebensmittel abholen, Kartoffeln, Gemüse, Fleisch und natürlich Bananen. Das war meine Welt. Bananen. An Radio, damals, war nicht zu denken. Wovon sollen wir träumen? Das kam alles viel später. We'll be right back. I've told you a thousand times. I've told you a million times. I've told you a zillion times. I've told you a trillion times. Schlägereien, Fruitland, Ocean Color Scene. Wo waren wir gleich stehen geblieben? Richtig, damals Bananen. Diese bezaubernden Früchte, die ich heute übrigens nicht mehr anrühre, waren natürlich nicht wirklich alles. Ich hatte mir nämlich tatsächlich in den Kopf gesetzt, meinen künftigen Lebensunterhalt als Saxophonist bestreiten zu wollen. Und war, bedingt durch einige Zufälle, an eine Band aus der westfälischen Kleinstadt Werl geraten. Wessner hieß diese Band. Nach den Proben oder nach Konzerten verschlug es uns gelegentlich noch in eine der örtlichen Diskotheken. Davon gab es vielleicht zwei oder drei. Out of bounds for British soldiers. Die Briten durften also nicht rein. Aber die Belgier. Teilweise waren das echt unangenehme Typen. Nicht sonderlich groß, aber meistens ziemlich dick und mit verdammt muskulösen Oberarmen. In irgendeiner Nacht passierte es dann. Einer von ihnen schlug mir aufs Maul. Bevor ich reagieren konnte, hatte sich eine ganze Traube von weiteren Belgiern um uns herum angesammelt und ein damaliger Freund aus einem nahegelegenen Kaff namens Eningsen sagte: "Lass gut sein, die Runde geht nach Belgien." Dafür bin ich diesem Freund bis heute dankbar. Er heißt Uli Eningsen. So wie das Kaff, aus dem er kam. Und der Belgier, der mir aufs Maul gehauen hatte, ich traf ihn wieder, Jahre später. Einer der größten Zufälle, die mir je untergekommen sind. Pat ist sein Name, eigentlich Patrick, aber alle rufen ihn Pat. Heute lebt er längst wieder in Belgien, nahe Ostende. Wir sind Freunde inzwischen. Als ich Patrick Mitte der 80er Jahre wieder traf, erlebte ich ihn als Drummer. Er trommelte in der Band des Belgiers Patrick Nebel. Die Gruppe hieß Nacht und Nebel und hatte diesen Hit, Beats of Love. Schlägereien, Fruitland, Ocean Color Scene, Nacht und Nebel. Mich selber hatte es inzwischen zum Radio verschlagen. Ich war ein echt grüner Junge und dachte mir, das Beste, was man dagegen tun kann, ist, so viele Bands wie eben möglich live zu sehen. Rumstehen, trinken, Eindrücke sammeln, Musiker anquatschen, Interviews machen und oft sogar schon nachmittags beim Soundcheck mal so nach dem Rechten sehen. So kamen pro Abend nicht selten 2 oder 3 Shows an unterschiedlichen Plätzen zusammen. Alien Sex Fiend hier, LL Cool J da und später dann noch irgendeine Noise-Band aus Neuseeland. Wobei ich nicht der Einzige war, der ein solches Pensum stemmte. Der Gerd Beike übertraf meine Konzertfrequenz noch um ein Vielfaches. Er war ungefähr in meinem Alter, hatte bereits eine mächtige Stirnglatze und trug nach hinten raus extrem dünnes, zerzaustes, blondes Resthaar. Gerd war Fotograf und arbeitete für eine örtliche Zeitung. Damals ging das mit den Popseiten los. Die Tageszeitungen spürten, sie mussten einfach mehr tun für potenziell junge Leser. Der Gerd, der stürmte immer wie ein Tornado in die Clubs. Man glaubte regelrecht den Windzug von draußen selbst dann zu spüren, wenn man weit ab von der Tür unmittelbar vor der Bühne stand. Jetzt kam also Gerd, stürmte nach vorne, verrenkte sich, ging in die Knie und schoss, was die Kamera hergab. Wir sahen uns, grüßten uns, lachten uns zu. Mehr war nicht drin. Bestenfalls nannte Gerd mir noch seine nächste Station und ich erwiderte, dass ich da später auch noch rumkommen würde. Dann verschwand er wieder. Starb leider, viel zu früh. Weil ich Gerd immer irgendwie bewunderte für seine unfassbare Energie, versuchte ich mich anlässlich seines Todes an einem kleinen Nachruf und suchte dafür auch nach einer passenden Musik. Irgendwie mellow, leicht melancholisch, aber auch von leiser Zuversicht gekennzeichnet. So sollte sie sein. Keine Frage. Drive Away, das war ein Fall für Ocean Color Scene. Drive away the best of you. It's all that's left to say. You leave me with the rest of you. You've made it on your way. I need a call to say just before you go. The more that I've been close with you, the door was always closed. Getting up and stretching, girl. Der wunderbare Brite BJ Cole ist das übrigens, den ich jetzt hier ein wenig, hoffentlich mit eurem Einverständnis, in den Hintergrund verfrachte, wo ich weiterfahren möchte mit Schlägereien, Fruitland, Ocean, Color Scene. Wo ich jetzt seit Tagen das neue, insgesamt 10. Album dieser Band aus Birmingham immer wieder in den Händen halte, kommen eine ganze Reihe von Erinnerungen hoch. Ich hatte die komplette Band Ocean Color Scene um ihrem Kopf Simon Fowler mal zu Gast im Studio, in den frühen Tagen dieses Senders, 1 Live. Die Gruppe tat wirklich alles damals, um mich komplett um den Verstand zu bringen. Etwa ein Dutzend Mal baten die Musiker mich, im Studio kiffen zu dürfen. Was ich mit Engelszungen und größtmöglicher Freundlichkeit versuchte abzulehnen. Dann liefen die nach meiner Erinnerung insgesamt 4 Bandmitglieder während laufender Musik ständig aufs Klo. Ich konnte mir natürlich denken, warum. Oder sie verließen das Studio, weil sie dringend telefonieren mussten. Dieses Chaos, diese permanente Unruhe galt es natürlich vor den Hörern irgendwie zu verbergen. Was irgendwie auch funktionierte, weil die Typen bei allem so unfassbar freundlich waren, so milde. Ich konnte ihnen rein gar nichts wirklich übel nehmen. Es muss die Zeit gewesen sein, um ihr bis dato bestes und auch erfolgreichstes Album Mosley Shoals herum, 1996. Damals sah ich sie auch live, oben in Bielefeld. Der Laden war rappelvoll, bis zum Anschlag. Im Vorprogramm spielte eine Band aus der Schweiz, deren Namen ich noch erinnere, die Lovebugs. Und diese Gruppe tat Folgendes. Sie wollte durch überlange Ansagen das Publikum irgendwie auf ihre Seite ziehen und sprach Deutsch, hier in Bielefeld. Das war ein Riesenfehler, denn Deutsche in diesem rappelvollen Laden gab es an diesem Abend schlechterdings so gut wie überhaupt nicht. Out of bounds for British soldiers. Ein solches Schild hatte niemand draußen angebracht. Und so waren sie denn alle gekommen. Briten, nicht nur Soldaten. Für einige unter ihnen, da war ich mir sicher, hatte ich damals die Bananen fein säuberlich abgezählt. 700 jeden Tag. Friday night, your smile. You're alone. Schlägereien, Fruitland, Ocean Color Scene. Das neue Ocean Color Scene Album Painting haut mich regelrecht, wie sagte man, aus den Socken. Ein überragender Mix aus kraftstrotzenden und schmachtfetzenden Songs wie dem eben gehörten Titel Weekend, dem einer meiner heimlichen frühen Lieblingssongs gerade folgte Be My Baby. Andy Kim, 1970, mitkomponiert übrigens von Phil Spector. Auf der Suche nach Verbündeten für meine persönliche Einschätzung des neuen Ocean Color Scene Albums stoße ich übrigens auf eine ganze Reihe von echten Jubelkritiken, sogar eine innerhalb eines Schweizer Magazins. Schweiz, ausgerechnet. Die Vorgruppe damals, die Lovebugs aus Basel, waren schon kurze Zeit nach Tourbeginn aus eben jener Tour herausgekegelt worden. Gut so, finde ich auch heute noch. Man muss manchmal einfach hart durchgreifen. Wobei Ocean Color Scene, kurz OCS, während der Hochzeit des Britpop in den 90ern eigentlich immer nur meine zweitliebste Band war, hinter Oasis. Es gab diesen deutschen Fanclub, die Oasis Ultras. Der Journalist Rocco Klein hatte mich dort zu meiner großen Freude untergebracht. Der Fanclub, ungefähr 50 Leute, bestand fast nur aus Journalisten, Promotern und einigen Musikern, wie zum Beispiel Thees von Tomte. Eine Art Mafia also, der ich nur deshalb angehören durfte, weil ich zum einen unentwegt eine Oasis-Jeansjacke trug und zum anderen genau wusste, was sich damals im Bayerischen Hof in München abgespielt hatte, als die Gallagher-Brüder unten in der Bar in eine wüste Schlägerei gerieten. Als Folge davon wollte die Band ja eine Zeit lang nie mehr in Italien spielen. Aber die Täter, so stellte sich dann heraus, waren keine Italiener, sie kamen aus dem Umland Münchens. Als es passierte, spielte die in der Bar anwesende Tanzband gerade einen Song der Doobie Brothers, Long Train Running. Zugegeben, ich habe dieses Detail, vielleicht eine der wichtigsten Fußnoten in der Musikhistorie überhaupt, schon Dutzende von Malen erzählt und will es hier zumindest streifen. Denn Schlägereien, Fruitland, Ocean Color Scene, schon allein der Titel dieser Sendung verlangt danach. You can spend your whole life getting down on one thing. You can waste all your time on one idea. You can get your little brain into one big mess. But what are you gonna do now, baby, when it all caves in? Time to die. Schlägereien, Fruitland, Ocean, Color Scene. Eben, zumindest ganz kurz mal, eben zwischendurch gehört die Doobie Brothers und hier unüberhörbar, wesensverwandt, Musik der amerikanischen Brüder Donny and Joe Emerson. Übrigens aus dem Jahr, Achtung, 1979. Verdammt, wo eigentlich waren wir stehen geblieben? Richtig, Oasis und Ocean Color Scene. Bei mir im Regal sind die beiden Bands nur wenige Zentimeter voneinander getrennt. Will sagen, die Oblivions und Rick Ocasek, die stehen dazwischen. OCS, Ocean Color Scene. Was ich der Band um Simon Fowler aus heutiger Sicht allein vorzuwerfen hätte, wäre dies. Es gibt in der Diskografie der Band nicht einen mir geläufigen Songtitel, in dem der Kosename Baby irgendwie enthalten wäre. Be My Baby, Baby Come Back, Kopf Hoch Baby, es gibt so viel davon. Auch die Emerson-Brüder haben einen Titel aufgenommen damals, der schlicht Baby heißt. Nun würde ich selber meine Partnerin im realen Leben nie so nennen, Baby. Aber im Song begrüße ich diesen zärtlichen Zuruf sehr. Baby. Dieser wunderbar weiche Klang, die Soul- und Funk-Bands, die haben das drauf. Sweet Baby, George Duke. Kurios. Dieser Mann kreuzt derzeit ständig meinen Weg. Zuletzt noch hatte ich ihn als Bordpianisten mit dabei, als es hier an dieser Stelle um Yachtrock ging. Nun höre ich, Duke gehöre zu den Musikern, mit denen der Amerikaner Donny Emerson sein neues Album aufnehmen wolle. Sein zweites. Das erste, hier gemeinsam mit seinem Bruder im Hintergrund, datiert, ich sage es noch einmal, aus dem Jahr 1979. Mr. George Duke, willkommen hier in dieser kleinen Show in tiefer Nacht mit einem wunderbaren Track, After Dinner Drink. Wo war ich stehen geblieben? Damals, 1979, lebte der angesprochene Donny Emerson noch auf der Farm seines Vaters in Fruitland, Washington, im Nordosten der USA. Das Kaff ist nicht sonderlich weit entfernt von Seattle, wie ich gelesen habe, gerade einmal 5 Autostunden. Donny Emerson und sein Bruder Joe wurden damals von ihrem Vater ermutigt, ein Album aufzunehmen, als Donny and Joe Emerson. Niemand in und um Fruitland herum wusste allerdings, wie so etwas überhaupt geht. Der Vater freilich, Donald Emerson Senior, fackelte nicht lange und ließ den beiden ein Studio einfach bauen. Für $100.000. Zudem wollte er nicht, dass seine Jungs immer nur in schmierigen Bars der Gegend live spielten. Deshalb ließ er zusätzlich eine Scheune so umbauen, dass ein Club für 300 Leute daraus wurde. Und das in dieser absolut menschenleeren Gegend. Mit Backstage-Raum, Toiletten und einem Kassenhäuschen unmittelbar vor der Scheune, dem Club. Der alte Emerson besaß damals noch jede Menge Land. 800 Hektar ungefähr, also knapp 10 Quadratkilometer nach meiner persönlichen Rechnung. Er lieh sich viel Geld. Die hohen Zinsen setzten ihm verdammt zu. Von den ehemals 800 Hektar Land sind ihm so heute noch etwa 3 oder 4 geblieben. Das damalige Album seiner beiden Söhne, Dreaming Wild betitelt, verkaufte sich in der Umgebung vielleicht ein paar Dutzend Mal. Eine kaum zu glaubende Geschichte, denn dann bereits fiel der Vorhang. Bis vor einigen Jahren ein Typ namens Jack Fleischer in die Gegend von Fruitland kam und in der nahegelegenen kleinen Stadt Spokane einen Antiquitätenladen betrat, den er zudem auch noch fast übersehen hätte. Der Laden nämlich befindet sich offenbar unmittelbar vor der Auffahrt zum Highway. Fruitland, Ocean, Color Scene, stehen geblieben war ich bei Mr. Jack Fleischer. Gehört haben wir gerade Musik von Donny and Joe Emerson, den Titel Baby. Dieser Mann also, Jack Fleischer, betritt den Laden und begutachtet zunächst eine Sammlung alter Schallplatten, die in den dafür üblichen Fächern gestapelt zusammenstehen. Nichts fällt ihm auf Anhieb ins Auge. Und er will schon gehen, als er an völlig anderer Stelle des Ladens eine gesondert aufgestellte Platte sieht, die, wie er sich erinnert, sich irgendwie zu zieren scheint. Mit den anderen Exemplaren jedenfalls will sie nichts zu tun haben. Das Cover zieht ihn an. Zwei junge Kerle posieren darauf in blütenweißen Overalls mit mächtigen Kragen und Namensschildern, die in Brusthöhe aufgenäht sind. Donnie und Joe. Die Platte hier ist wesentlich teurer als all die anderen im Laden. $5 will der Händler haben. Und bekommt sie auch. Zu Hause trifft diesen Jack Fleischer dann gewissermaßen der Schlag. Was er da von Donnie and Joe Emerson hört, ist ein für ihn atemberaubender Mix aus Soft Rock und Blue-Eyed Soul. Insbesondere ein Song tut es ihm an, das gerade gehörte Baby. Fleischer ist gut vernetzt, betreibt einen Blog und wirft sich so richtig ins Zeug. Andere werden schnell hellhörig, darunter auch die Indie-Label Secretly Canadian und Light in the Attic. Beide kontaktieren die Emerson-Familie in Fruitland, um das inzwischen 32 Jahre alte Album noch einmal neu veröffentlichen zu dürfen. Den Zuschlag bekommt Light in the Attic. Und noch jemand wird hellhörig. Ariel Pink. Der Schlusstitel seines aktuellen Albums Major Themes aus dem letzten Jahr ist nichts anderes als eine Coverversion des jahrzehntelang verborgen gebliebenen Originals der Emerson-Brüder. Mir selber war das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Ariel Pink's Haunted Graffiti nicht aufgefallen. Lediglich das Mitwirken des L.A. Boogie-Maestros Damn Funk, das hatte ich bemerkt. Doch als ich nun vor kurzem einem alten Freund mit Ocean Color Scene in den Ohren lag, da kam der plötzlich mit der Geschichte von den Emerson-Brüdern um die Ecke. Und so ist es letztendlich dazu gekommen. Schlägereien, Fruitland, Ocean Color Scene. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian.